Ich weiß, mit nem einfachen Sorry ist es nicht getan, Baby. Ich wünsch mir, dass ich alles wieder richten kann. Auch wenn ich nicht immer in deiner Nähe saß, entschuldige ich mich für jeden Satz, der daneben war. Jede Bemerkung, die von meinen Lippen kam und ich verletzte oder wegen der nie gestritten haben. Du verdienst mehr Liebe, ja, und mehr Zärtlichkeit. Was ich mach, wenn dieser Track dich nicht mehr erreicht, weil du weg bist und nichts mehr von mir wissen willst. Kein Plan, aber es ist ein bisschen still. Wenn ich sogar total einsam geworden. Mir fehlt nicht nur Zoom, mir fehlen bereits auch die Worte. Es ging so schnell, ein Satz und du hast aufgelegt. Ich hoffe, das wird wieder und du gehst mir nicht aus dem Weg. Die letzte Zeit gab mir das Recht, verrückt zu werden. Alleine hab ich nichts mit dir, das größte Glück auf Erden. Baby, willst du wissen, warum ich so crazy Typ war? Weil ich dich liebe und Liebe verrückt macht. Gibst du mir bitte noch diese letzte Chance? Dann gebe ich dir hier und jetzt auch mein letztes Wort. Baby, willst du wissen, warum ich so crazy Typ war? Weil ich dich liebe und Liebe verrückt. Gibst du mir bitte noch diese letzte Chance? Dann geb ich dir hier und jetzt auch mein letztes Wort. Süße, komm zurück, der verliebte Rapper braucht dich, weil es uns ausflippt und alles wieder aufgeht. Ich will mich jetzt wirklich ändern, weil es die Zeit verlangt. Es nicht so bleiben kann und ich verzweifle, man. Kein Wunder, Baby, kannst du mir nicht wiedererkennen. Schau ich in den Spiegel, kann ich mich auch nicht wiedererkennen. Gar keine Ziele erkennen, will mich nicht von der Liebe trennen. Weil wir über die ganze Zeit für so vieles kämpfen und so viele schenken, ja, und ich dir mein Herz gab. Und jeder Herzschlag nicht nur für dich von Wert war. Als ich dich kannte, hast du meinen Träumen gelebt, weshalb ich heute verstehe, warum man seine Träume lebt, warum man nur einen Platz an seiner Seite hat und Liebe nur lebt, wenn sie gegenseitig klappt. Baby, lass uns reden, ich bin mir sicher, ich weiß, was ich will, das bist du, nur mit dir steht die Zeit jetzt still. Ich kann nicht ohne dich, weil du mir nur mal Halt gibst und die Liebe einfach die höhere Gewalt ist. Ich will nur, dass zwischen uns beiden endlich Frieden ist und du ab sofort immer weißt, Baby, ich liebe dich. Ich kann nicht ohne dich, weil du mir nur mal Halt gibst und die Liebe einfach die höhere Gewalt ist. Ich will nur, dass zwischen uns beiden endlich Frieden ist und du ab sofort immer weiß, Baby, ich liebe dich. Baby, willst du wissen, warum ich so ein crazy Typ war? Weil ich dich liebe und Liebe verrückt macht. Gibst du mir bitte noch diese letzte Chance? Dann geb ich dir hier und jetzt auch mein letztes Wort. Baby, willst du wissen, warum ich so ein crazy Typ war? Weil ich dich liebe und Liebe verrückt macht. Gibst du mir bitte noch diese letzte Chance? Dann geb ich dir hier und jetzt auch mein letztes Wort.